Achtens, besuchen bzw. besuchten Sie auch Skin-Konzerte und wenn ja, warum? Nein, also zu dieser Art der Musik fand und finde ich keinen Zugang. Ich bewundere hier immer wieder den Kameraden Christian Worch, der sich das ab und zu mal antut. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich gönne es aber jedem Kameraden, der sich dabei wohlfühlt, beziehungsweise sich mal richtig austoben kann.